Zum 63. Jahrestag des großen Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg besichtigten vom 20. bis zum 28. Juli die Funktionäre und die propagandistischen Gruppenmitarbeiter des Gewerkschaftsverbandes die revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet Baekdusan. Sie legten an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung, am Siegesdenkmal der Schlacht von Bochonbo, in der revolutionären Kampfgedenkstätte Bochonbo, dem Biwak Chongbong, an dem Siegesdenkmal des Kampfes im Gebiet Musan und dem Taich Samjiyon, sowie am Mosaikwandgemälde von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-suk im Geheimlager Baekdusan die Blumenkörbe und Sträuße nieder und verneigten sich davor. Nach dem Besuch im Geheimlager Baekdusan, der heiligen Stätte der Revolution, hatten die Teilnehmer der Exkursion vor dem Geburtshaus des Feldherrn Kim Jong-il eine Veranstaltung für Eidablegung. Während der Reise machten sie verschiedene politische und kulturelle Arbeiten, wie Lesung der Memoiren der anti-japanischen Partisanen, Vortrag der Gedichte und Sport- und Spielwettkampf.